ich bin Carlo. Werf den Arm hoch und gib mir ein Hallo. Ja, ja, ja, genau so. Jeder, der mich nicht kennt, nimmt trotzdem den Arm hoch. Sie sagen, ich hätte Power, wollen alle meine Tracks loben, denn ich bitte nur noch mit dem Finger in der Steckdose. Verrätst du uns dein Geheimnis? Ich weiß nicht, denn es ist mir irgendwie so peinlich. Komm schon, okay, ich mach jeden Tag und dreimal täglich. Und das Wichtigste ist, doch ich bin grad bloß am Bahnhof. Schlag jetzt die Zeit und danach deinem Arm durch. Spaß, ich bin harmlos und spiel auf meiner Blockflöte den Kanon. Pluralkanon. Und wir fahren los, haben schon gepackt. Doch ich renn lieber nackt durch die Nacht und schrei, warum? Das hier ist sowas wie ne Warnung. Bro, war nur Tarnung, oh, nenn mich Carlo. Haha, hi Kids, ich bin Carlo. Werf den Arm hoch und gib mir ein Hallo. Ja, ja, ja, genau so. Schön klingt nochmal ne Runde. Hi Kids, ich bin Carlo. Werf den Arm hoch und gib mir ein Hallo. Ja, ja, ja, genau so. Jeder, der mich nicht kennt, nimmt trotzdem den Arm hoch. Ja, Leute fragen mich, ob so viel Swag eigentlich wehtut. Keine Ahnung, denn ich fühle nichts, doch mir geht's gut. Dank der Ups und Downer bin ich gerade so erträglich. Überdosis, überheblich, überroll dich wie ein D-Zug. Denn ich bin ein Geisterfahrer. Ich hab meistens Kater, komm mit drei Spartaner aus dem Leichenlager. Du sagst, das klingt komisch, wie Dr. Dre und 50 haben den gleichen Vater. Nein, wie Dr. Dre und 50 haben den weißen Vater. Hä? Ey, wieso sollte ich mich jemand anpassen, wenn ein Glas auf den Großen doch die beste anmache? Keine Ahnung, wieso deine Homes mich anlachen. Sieht so aus, als würde ich ihnen nicht so große Angst machen. So langsam wird es Zeit, dass ich meine Gun packe. Scheiße, Mann, ich hab noch keine sammelweiter Pfandflaschen. Und bis ich die Kohle irgendwann da mal zusammenkratze, chill ich einfach weiter. Jogginghose, weiße Zwangsjacke. Hi Kids, ich bin Carlo. Werf den Arm hoch und gib mir ein Hallo. Ja, ja, ja, genau so. Und weil das hier so schön klingt, nochmal ne Runde. Hi Kids, ich bin Carlo. Werf den Arm hoch und gib mir ein Hallo. Hallo. Ja, ja, ja, genau so. Und jeder, der mich nicht kennt, nimmt trotzdem den Arm hoch.